Es ist die Welt, die große Wüstenei, der Himmel wird zu Erz, die Erde wird zu Eisen. Wenn Christen durch den Glauben weisen, dass Christi Wort ihr größter Reichtum sei, dir Nahrungssegen scheint, von ihnen fast zu fliehen. Ein steter Mangel wird beweint, damit sie nur der Welt sich desto mehr entziehen. Da findet erst des Heilands Ort der höchste Schatz, in des Volkes dort, so muss auch sein Herz brennen.